Das war ein Kommentar von Jürgen Krönig. Deutschlandfunk, Hintergrund Kultur. Aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, wenn der historische Jesus nicht mehr auffindbar ist? Eine Sendung von Hartmut Kriege. Jesus war der Prophet von Christen, oder? Gottes Sohn auf die Erde gekommen. Sohn von Maria und Josef. Nee, nicht von Josef. War nur sein Stiefvater. Der Heiland? Vielleicht? Jesus war Gottes Sohn. Er hat für uns gestorben. Er hat alles für uns gemacht. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir heute leben können. Was wissen wir wirklich von Jesus? Dass er aus einer einfachen Familie stammt, als Jude eine ausgezeichnete religiöse Unterweisung erhält und wie sein Vater als Bauhandwerker arbeitet. Er lässt sich von Johannes taufen, zieht durch Palästina und verkündet Gottes Wirklichkeit. Um 30 nach Christus wird er als Aufrührer angeklagt und zum Tode verurteilt. 3 Tage später findet Maria von Magdala sein Grab leer. Aus der Verlagsankündigung zu einem neuen Jesusporträt im katholischen Bibelwerk Stuttgart. Wer er war? Ja, Jesus halt, ne? Ja, ist halt Gott, oder? Sohn eines Zimmermanns, besonders Weise vielleicht schon von Kind an. Der Sohn Gottes. Ich verbinde es mit den 10 Geboten. Jesus war ein körperlich gesunder Mensch. Nie ist von einer Erkrankung die Rede. Oft musste er im Freien übernachten. Er war auch geistig-seelisch gesund. Das geht unter anderem aus seinen Gleichnissen hervor. Er wusste um die Saat, das Wachsen und die Ernte auf dem Acker und im Weinberg, um die Schönheit der Blumen, um das Leben der Vögel. Er nahm an Gastmählern und Feiern teil. Tiefe Freundschaft verband Jesus mit Lazarus, auch mit dessen Schwestern Maria und Martha. Jesus war seinen Gegnern überlegen, die ihn mehrfach in Streitgespräche verwickelten, ihn aber nicht überwinden konnten. Er liebte die Kinder, war den Armen und Kranken zugetan, hatte ein Herz für die Verstorbenen und gab den Hungernden zu essen. Er lebte vor, was er predigte. Er lehrte, um Vergebung der Schuld zu beten. Er verurteilte die Heuchler, die sich für gerecht hielten. Vor allem, er vergab selbst Sünden. Der Theologieprofessor Heinz Schütte, Bonn. Ob sich seit den Anfängen des Christentums und zeitgleich mit seiner Ausbreitung in der hellenistisch-römischen Welt jener Tage, über deren Intensität fast nichts bekannt ist, die unmerklich wachsende Gemeinde der Jesus-Anhänger die Frage gestellt hat, wer war eigentlich dieser Mann aus der römischen Provinz Palästina, dem man diese neue Religion verdankte? Eine Religion, die für viele Beobachter wohl eher als eigenartige Spielart des Judentums daherkam, denn als schon in ihren charakteristischen Zügen erkennbare und unterscheidbare neue Religion. Diese Frage tauchte erst in jenen Tagen auf, als aus dieser neuen Religion heraus die ersten schriftlichen Dokumente entstanden. Sie ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. 2 Richtungen lassen sich ausmachen. Für die eine ist die Frage nach dem historischen Jesus nicht glaubensrelevant, da die Schriften des Neuen Testaments, dem Buch der Christen, Glaubensschriften seien, die ihr Interesse an der Lehre der christlichen Gemeinde bekunden und nicht beispielsweise daran, welcher Gestalt Jesus von Nazareth gewesen sei. Für die andere Richtung hingegen ist die Frage nach dem historischen Jesus ein theologisch authentisches Anliegen, weil man, so das vielfach vorgetragene Argument, nämlich damit über die historische Voraussetzung des christlichen Glaubens zuverlässige Auskunft gewinnen möchte, allerdings mit der Einschränkung, dass wegen der Begrenztheit des in den Quellen tradierten Materials sowie deren Eigenart die Suche nach dem historischen Jesus ihre Grenzen habe. Dass die Frage nach dem historischen Jesus überhaupt gestellt werden konnte, liegt unter anderem daran, und das stützt die Gegner der historischen Fragestellung, dass die Schriften der neuen Religion sich unter dem Blickwinkel des Dogmas, der Glaubenslehre der Gemeinde, mit der Botschaft Jesu befassten. Das, was wir modern betrachtet als historisch verstehen und unter allen Umständen aufgrund unserer historischen Neugier geklärt wissen wollen, stellte sich für die kleine Schar der Jesus-Anhänger nicht. Wir modernen Theologen sind zu stolz auf unsere Geschichtlichkeit, zu stolz auf unseren geschichtlichen Jesus, zu zuversichtlich in unserem Glauben an das, was unsere Geschichtstheologie der Welt geistig bringen kann. Der Gedanke, dass wir mit geschichtlicher Erkenntnis ein neues, lebendiges Christentum aufbauen und geistige Kräfte in der Welt entbinden können, beherrscht uns wie eine fixe Idee. Die ganze Leben-Jesu-Forschung hat zuletzt nur einen Zweck: die natürliche und unbefangene Auffassung der ältesten Berichte sicherzustellen. Der Neutestamentler Albert Schweitzer. Was wir als Quellen über die neue Glaubensgemeinde greifen können, datiert, so hat die Forschung übereinstimmend nachweisen können, erst aus der zweiten Generation der Jesus-Anhänger. Die erste Generation, die noch Zeit- und Lebenszeugen des Jesus von Nazareth gewesen war, lebte schon lange nicht mehr und war zu ihrer Zeit auch nicht interessiert oder fähig, ihr Erleben mit dem Mann aus Nazareth schriftlich festzuhalten. Wahrscheinlich bestand aufgrund der sogenannten Naherwartung der Rückkehr des Meisters in die Welt und des damit verbundenen Endes der Schöpfung auch gar keine Notwendigkeit. Die antike frühchristliche Fragestellung nach Jesus von Nazareth unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt von der modernen, so wie sie besonders und eindringlich von der liberalen Leben-Jesu-Forschung im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in die Debatte geworfen worden ist. Die ersten Jesus-Anhänger, die aus dem Judentum kamen, wie auch aus der nichtjüdischen Bevölkerung, waren an der Botschaft Jesu interessiert, an seiner Predigt, an seiner Bedeutung für die Anhänger und ihren Glauben. Was ist Sache, könnte man dieses Interesse neudeutsch paraphrasieren. Die moderne historische, ja sogar eine rein biografische Fragestellung, wie sie immer gerade in den letzten Jahrzehnten zu lösen versucht wurde, war der sich im östlichen Mittelmeerraum und in der Region Syrien-Palästina formierenden neuen Religionsgruppe fremd. Das hatte verschiedene Gründe. Ein wichtiger war, dass die Generation der Erstzeugen für das Auftreten des Jesus von Nazareth starb. Und mit ihr auch das bislang wichtigste und ausschließliche Bindeglied zwischen Jesus und den Gemeinden. Denn diese erste Generation, Augen- und Ohrenzeugen des Wirkens Jesu, hatte mündlich Jesu Predigt und Botschaft weitergegeben, als Wanderprediger im Gebiet Syrien-Palästina und als erste Missionare, zu denen auch Paulus von Tarsus zu rechnen ist, im östlichen Mittelmeerraum. Die entstehenden Gemeinden waren absolut selbstständig. Territorialstrukturen mit Gemeindeverbänden unter einem Leiter, dem heutigen Episkopos, dem Bischof, so wie man sie seit der ausgehenden Antike kennt, waren unbekannt. In diesen Gemeinden entstand der Gemeindebrief, darunter die Paulusbriefe, in dem Jesus von Nazareth als mythisches Wesen vorkommt. Für die Gemeinden war nicht der irdische Jesus die entscheidende Lehrautorität, sondern das Wort des Apostels, und zwar dessen Christusverkündigung. Erst in der zweiten Generation entstanden dann die uns heute im kirchlichen Kanon der biblischen Schriften vorliegenden Evangelien. Vier Gründe standen für die Forschung Pate bei der Abfassung dieser Schriften. Da war zunächst einmal der Tod der Erstzeugen. Diese Lücke musste geschlossen werden, um die Lehrautorität und die Lehrkontinuität zu sichern. Beide standen auf dem Spiel, denn damit stand und fiel das Überleben der Gemeinden. Im Mittelmeerraum entstanden nun die uns erhalten gebliebenen Briefe, in denen die Autorität der Apostel hervorgehoben wurde. Im Raum des heutigen Syrien besann man sich mit dem Aussterben der ersten Autoritäten der Wanderprediger eigenartigerweise auf den Gründer der neuen Religion, auf Jesus selbst. Mit dem Verlust der Erstzeugen waren die Gemeinden zunächst einmal weitgehend auf sich gestellt. Sie gewannen in dieser Lage aber auch an Bedeutung und an Gewicht. Auch ihre Überlieferung, ihre Glaubensüberzeugungen wurden jetzt zusammengetragen, redaktionell gesichtet und aufgezeichnet. Auf dieser Gemeindeüberlieferung fußen die Evangelien. Ein dritter wichtiger Impuls war die Zerstörung Jerusalems und des zentralen Heiligtums der Juden, des Tempels, im Verlauf des Palästinafeldzugs Kaiser Vespasians, den sein Sohn Titus beenden sollte. Nach der Zerstörung des Zentralheiligtums, an dessen Kult die Judenchristen bis zum Schluss teilgenommen hatten, vollzogen die Christen, ähnlich den Juden, den Übergang von einer Tempel- zur Buchreligion, dessen erstes, wichtigstes Zeugnis das heutige Markus-Evangelium ist. Mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels war auch die Trennung des Christentums vom Judentum besiegelt. Die Christen in den Provinzen des Römischen Reiches, das sogenannte Heidenchristentum, wurde zum Interpreten, Träger und Verwalter der jesuanischen Botschaft. Damit wurde auch die schriftliche Fixierung dieser Botschaft stark hellenistisch beeinflusst und geprägt. Es ist wohl kein Zufall, dass alle Evangelien des Neuen Testaments für Gemeinden mit Heidenchristen verfasst wurden. Ihr Entstehungsort ist Syrien, das Geburtsland der Heidenmission. Hier entstanden, so die Forschung übereinstimmend, auf jeden Fall das Markus- und das Matthäus-Evangelium. Da aber die Evangelien sowohl die Christen aus dem Judentum wie die aus dem Heidentum ansprechen und gewinnen wollten, entstand ein Problem, welches das Markus-Evangelium unnachahmlich eingefangen hat. Der Neutestamentler Gerd Theissen. In einem monotheistischen Milieu konnte man kein Bios von Jesus schreiben, in dem der Anschein geweckt wurde, Jesus habe aufgrund eigener Worte und Werke beansprucht, Gottes Sohn zu sein. Das wäre Blasphemie gewesen. Nur Gott selbst konnte diese Würde verleihen und offenbaren. Die Verehrung Jesu als Sohn Gottes war allein in Kreuz und Ostern, das heißt in einem Handeln Gottes an Jesus begründet. Das Problem war, wie konnte man von Jesu Taten und Worten erzählen, ohne zu suggerieren, er habe sich zu Lebzeiten selbst vergöttlicht. Dieses Problem ist im ältesten Evangelium spürbar. Das Markus-Evangelium konnte es wagen, das irdische Leben Jesu mit einer göttlichen Aura zu umgeben, weil es sich an Heidenchristen wendet, unter denen es keine Vorbehalte gegen das Erscheinen einer Gottheit in Menschengestalt gab. Aber es musste diese göttliche Aura durch ein Geheimnis verbergen, weil es auch zu Judenchristen spricht, die diese nur als Abglanz des todüberwindenden Schöpfergottes akzeptieren konnten. Also nur aufgrund der Ostererscheinungen. Das Messias-Geheimnis bei Markus ist die literarische Gestaltung des monotheistischen Vorbehalts gegen eine von göttlichem Glanz überstrahlte Lebensgeschichte Jesu. Das Lukas-Evangelium, das dritte der sogenannten synoptischen Evangelien, der zusammenschauenden, Gleiches vortragenden Evangelien, entwickelt diese Form der Weitergabe der Botschaft Jesu grundlegend weiter, indem es einen Anhang macht, die Apostelgeschichte. Dadurch schafft dieses Evangelium im Gegensatz zu Markus und Matthäus den Ausgleich zwischen der Autorität Jesu und der Apostel. Das Lukas-Evangelium stammt nicht aus Syrien. Die agrarische Lebenswelt ist völlig fremd. Es ist, so die Vermutung, vielleicht in Rom entstanden, manches spricht dafür, oder in einer der großen Städte im östlichen Mittelmeerraum. Die Beantwortung dieser Frage bleibt bislang noch im Dunkeln. Abgefasst ist es im Stil antiker Historiographien. Während das Matthäusevangelium versucht, dem Menschen die Ethik Jesu nahezubringen, geht es dem Lukasevangelium um die mit dem Auftreten Jesu vollzogene entscheidende Zäsur der Weltgeschichte. Eine neu entstandene religiöse Gemeinschaft begründet ihre Identität. Sie ist das wiedererstandene neue Israel. Dazu passt, dass beispielsweise der Völkermission im Evangelium nach Lukas eine zentrale Rolle zugewiesen ist. Diese Missionstätigkeit findet ihre vornehmste Begründung auch und gerade in den Auferstehungserfahrungen der Zeugen. Darüber muss man reden, also die Völker über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg für die Sache Jesu gewinnen. Die Juden verlangen Wunder, die Griechen Erkenntnis. Wir dagegen verkündigen Christus als Gekreuzigten. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die Griechen Unsinn. Aber alle, die berufen sind, Juden wie Nichtjuden, erfahren in Christus Gottes Macht und sehen in ihm Gottes Weisheit. Gott scheint hier gegen alle Vernunft zu handeln und ist doch weiser als alle Menschen. Gott scheint schwach und ist doch stärker als alle Menschen. Paulus von Tarsus an die Gemeinde von Korinth. Das vierte Evangelium, das Johannesevangelium, fällt konzeptionell, thematisch und theologisch aus dem Rahmen, in dem die synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas stehen. Wenngleich die Forschung über das Entstehungsgebiet dieses Evangeliums, Nordsyrien oder Kleinasien, auch von Ägypten ist bisweilen die Rede, noch nicht abgeschlossen ist, kann seine Entstehungszeit sicherer bestimmt werden. Es ist etwa in der Zeit um 120 nach Christus komponiert worden und auch nicht aus einem Guss. Unbestritten ist, dass es eine längere Entstehungsgeschichte hinter sich hat, wobei aber im Einzelnen umstritten ist, wie dieses Evangelium geworden ist. Auch theologisch geht das Johannesevangelium ganz eigene Wege. Der Neutestamentler Gerd Theissen. Das Johannesevangelium ist eine Neuinterpretation des christlichen Glaubens, der man ein Ungenügen am traditionellen Christentum anmerkt. Am deutlichsten wird das bei der Eschatologie. Die ersten Christen erwarteten Gottes Herrschaft, Auferstehung und Gericht als zukünftige Ereignisse. Durch diese Verlagerung des eschatologischen Heils in die Gegenwart werden bei Johannes, Jesus und seine Botschaft zur zeitlosen Konfrontation mit dem ewigen Gott. Christus ist der himmlische Gesandte, durch den Gott zugänglich wird. Mit der Sendungschristologie ist aber nur eine Seite der Christologie des Johannesevangeliums genannt. In ihr ist Jesus als Bote Gott untergeordnet. Jesus ist ihm aber auch gleichgeordnet. Er wird Gott genannt, zuerst am Anfang, dann am Ende des Evangeliums, als Thomas ihn mein Herr und mein Gott anredet. Die hohe Christologie des Johannesevangeliums ist an sich kein Verstoß gegen den jüdischen Monotheismus. Der jüdische Religionsphilosoph Philo kennt neben Gott den Logos als einen zweiten Gott. Aber dass der Himmel auf Erden voll präsent ist, hätte Philo nicht sagen können. Genau das behauptet der johannäische Christus von sich. Auch als Irdischer sei er mit Gott eins. Das provoziert die Ablehnung der Juden. Sie wollen ihn töten, weil er sich Gott gleich gemacht hat. Durch eben diese Erkenntnis der Einheit Jesu mit Gott will das Johannesevangelium auf eine höhere Stufe des Verstehens hinführen. Über die Synoptiker und Paulus hinaus. Dass sich die frühchristliche Kirche relativ schnell für die vier Evangelien als schriftliche Glaubensgrundlage des Gemeindelebens entschieden hat, man spricht in manchen Forscherkreisen auch gerne von den neutestamentlichen Schriften als dem Predigtband der Kirche, das hat unter anderem auch mit dem überaus erfolgreichen Wirken des Markion zu tun. Dieser, Sohn eines Gemeindepredigers und von diesem wegen dogmatischer Differenzen aus der Gemeinde verbannt, kam nach Rom. Hier stellte der hochgebildete Mann eine recht eigenwillige Sammlung der vorhandenen biblischen Schriften zusammen. Ein von ihm persönlich durchforstet und gereinigtes Lukasevangelium und 10 ebenfalls gesäuberte Briefe des Paulus von Tarsus. In Markion war dem Christentum der erste einer langen Reihe ernstzunehmender Gegner erwachsen. Diesen Irrlehrer galt es mit allen verfügbaren Mitteln zu bekämpfen. Als erstes und wichtigstes Bollwerk musste ein verbindlicher Kanon der Glaubenszeugnisse erstellt werden, mussten gleichsam die Bekenntnisschriften zusammengestellt werden, um klären zu können, welche dogmatischen Grundlagen das Gemeindeleben zu haben hatte. Das war nicht die Arbeit einer kirchlichen Kommission oder einer Synode. Die Auseinandersetzung mit Markion forcierte einen Prozess, bei dem am Ende der Kanon gleichsam als fertiges Produkt herauskam. Wobei anzumerken ist, dass auf diesem Wege es offenbar verschiedene Kanonzusammenstellungen gegeben haben muss, wie es die Existenz des sogenannten Kanon Muratori belegt, benannt nach dem Mailänder Bibliothekar Muratori, der das von ihm aufgefundene Kanonverzeichnis als Fragment 1740 veröffentlichte. Aber auch die Kirche tat sich schwer, bei der Gratwanderung des Sichtens der Schriften nicht zu scheitern. Denn die Bewertung der einzelnen Schriften schwankte von Gemeinde zu Gemeinde, von Region zu Region. Was die einen anerkannten, lehnten die anderen rundweg ab. Leidenschaftliche Diskussionen wurden darüber geführt, welche Schriften kanonische Gültigkeit und damit Autorität in der Kirche haben sollten und welche nicht. Im Osten wie im Westen des Römischen Reiches wurden diese Diskussionen geführt. Die im Osten dann im Jahre 367 mit dem sogenannten Osterbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrien und im Westen durch die Synode von Rom im Jahre 382, deren Beschlüssen später die nordafrikanischen Kirchen zustimmten, zum Abschluss gebracht wurden. Der Kanon des Neuen Testaments ist somit ein Werk der Gemeinden. Sie selbst legten fest, was bei ihnen Gültigkeit haben sollte. Und das waren ausschließlich Texte zu Lehre, Ethik und Gemeindeordnung. Texte zum historischen Jesus, wenn es sie denn gegeben haben sollte, fanden den Weg in den Kanon nicht. Von allen großen Menschen ist Jesus der unserer Zeit und Kultur unbekannteste. Er ist in den Kirchen eingemauert. Und zwar taten sich die Kirchen und die Welt zusammen, ihn einzumauern. Die Welt aber führte die äußere Mauer auf und ignorierte Jesum, statt dass sie seinen Kerker sprengten und ihn aus der Gefangenschaft der Formeln befreiten. Mir ist es immer ein Rätsel, dass die historische Erforschung des Lebens Jesu nicht einer der ersten Taten der erwachenden wissenschaftlichen, profanen Geschichtsschreiber gewesen ist, dass sie sich überhaupt nicht mit dieser Aufgabe befasst haben. Was wäre natürlicher gewesen, als dass sie die Evangelien an sich nahmen und sagten, nun wollen wir doch sehen, wer dieser Jesus eigentlich war. Wir wollen die kirchliche Legende, die schon in den Evangelien ihre ersten Ranken spinnt, von ihm ablösen, ihn des übernatürlichen Nimbus, mit dem sie ihn so lange umkleidet haben, entkleiden. Doch sie erfassten die Aufgabe nicht, sondern überließen sie den Menschen der Kirche. So spottete vor knapp 100 Jahren Albert Schweitzer, der bekannte Neutestamentler, Bachforscher und spätere Urwaldarzt von Lambarene in Gabun. Nun sehen wir seit etwa 100 Jahren Männer, die im Dienste der Kirche und der kirchlichen Wissenschaft stehen, in gewaltigem Ringen um die Wahrhaftigkeit, die Frage erforschen, welches die Persönlichkeit und das Schicksal Jesu gewesen, als er als ein Mensch unter Menschen wandelte. Diese Männer im Dienst der Kirche pochen bei ihrem Einsatz für die Suche nach dem historischen Jesus auf die kritische Selbstvergewisserung, ohne die, so ihr Argument, menschliches Denken, auch und gerade das Theologische, blind, selbstgerecht, autoritär und abergläubisch werde. Doch wie man diese Fragen und Argumente auch drehen und wenden mag, immer stoßen sie gegen die Mauer der Eigenarten der neutestamentlichen Schriften, vor allem gegen die der vier Evangelien. Dass diese ihre Botschaften und Wirkungen nur an einen eng begrenzten Kern, dem der Glaubensgemeinde in ihrer Nachfolge des gestorbenen und auferstandenen Kyrios Christus festmachen können und von hier aus ihre Legitimation bekommen haben und weiter bekommen, hat die Forschung ihrerseits nicht ruhen lassen, sich dennoch auf die Suche zu machen. Das Ergebnis war ein Erdbeben, besser gesagt ein Bibelbeben. Als im Jahre 1835 David Friedrich Strauss in Tübingen sein Leben Jesu veröffentlichte und die These aufstellte, dass die Schriften des Neuen Testaments in mythischer Redeweise, Begrifflichkeit und Bilderwelt daherkommen und nur als Mythos verstanden werden wollen, bekam die Suche nach dem historischen Jesus erst den eigentlichen Auftrieb. Die Forschung, die alles daran setzte, Strauß zu widerlegen, fand zwar das historische Jesusbild nicht, das modernen Ansprüchen nach Wahrheit und Zuverlässigkeit entspricht und im Sinne einer modernen Biografie nacherzählt werden könnte, mit einem biologischen Anfang und einem biologischen Ende, mit einem bürgerlichen Lebensentwurf und einem Ende, das wirklich das Ende ist. Von all dem ist bis heute nichts bis nur wenig greifbar. Gefunden hat die Forschung aber jene nach wie vor anerkannten, gültigen Methoden, die sich bei der Suche nach dem historischen Jesus bewährt haben, sodass heute die Schriften der Bibel durch text- und literarkritische sowie religions- und formgeschichtliche Untersuchungsansätze wie ein offenes Buch vor uns ausgebreitet sind. Wer war, wer ist Jesus von Nazareth? Der Gründer der christlichen Religion, auf den sich die christlichen Kirchen als ihren Stifter berufen, ist seit den Anfangstagen der Kirche Gegenstand und Mittelpunkt der Forschung. Und seit Jahrhunderten geht der Streit darüber, ob man diesen Jesus aus den Glaubensregeln der Kirchen, auch aus denen der reformatorischen, herausbrechen könnte, um ihn gleichsam auf dem weltanschaulich unabhängigen und neutralen Seziertisch der Wissenschaft auseinandernehmen zu können. Gegen den Widerstand der Kirchen, die darauf bestanden und bestehen, die Bibel, und nur aus dieser tritt uns Jesus von Nazareth greifbar und erkennbar entgegen, nach ihren Glaubensregeln auszulegen. Als man anfing, das Leben Jesu zu erforschen, war man ganz gewiss, dass je genauer man Jesus historisch erfasste, desto verständlicher und vertrauter er uns würde. Je geschichtlicher man bei der Forschung vorging, desto mehr musste man auf jene Hoffnung verzichten und das unsere Zeit Fremdartige in seinem Wesen anerkennen. Dieses Fremdartige ist darin gegeben, dass Jesus unbefangen im jüdischen Denken drinstand, nicht daran dachte, das Gesetz aufzuheben und mit dem Kreise seiner Anhänger das Weltende baldigst erwartete. Der Neutestamentler Rudolf Bultmann. Einer der Befürworter dieser Forderung war der wohl bedeutendste katholische Theologe des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Möhler. Er, der 1838 im Alter von nur 42 Jahren gestorben ist, setzte sich bereits vor weit über anderthalb Jahrhunderten mit den Anfängen der historisch-kritischen Exegese auseinander. In seiner Schrift mit dem Titel »Symbolik«, sie erschien 1832, anerkennt Möhler die Forderung der Kirchen, die Bibel entsprechend ihren Glaubensregeln auszulegen. Für Möhler hatte die polemische Forderung »Schau die Schrift durch die Brille der Kirche an« nichts Anrüchiges. Er konterte vielmehr: »Es ist besser, du betrachtest das Gestirn mit bewaffnetem Auge, als dass es deiner stumpfen Sehkraft entgehe und dir in Nebel und Nacht verhüllt bleibe.« Möhler war überzeugt, dass die Schriften des Neuen Testaments, vor allem die Evangelien, trotz des auch für ihn anerkennenswerten historisch-kritischen Bemühens letztlich der stumpfen Sehkraft der Exegeten verborgen bleiben werden. Daher, so Möhler, habe auch der Exeget sich einer Brille zu bedienen, weil ein Ausbruch aus dem hermeneutischen Zirkel nicht möglich, sondern vielmehr der angemessene Einstieg erforderlich sei. Auch der Ausleger müsse in die Tradition der Kirche eingeführt, in ihrem originären Leben gleichsam zu Hause sein. Doch die meisten Bibelwissenschaftler schoben bei ihrer Suche nach dem historischen Jesus die Vorgaben der Kirche beiseite und arbeiteten an der kirchlichen Verkündigung vorbei, teilweise sogar gegen diese, was zu heftigen atmosphärischen Unwettern zwischen den Forschern und den Kirchen führte. Das eigentliche Bibelbeben trat knapp 4 Jahre, nachdem Möhler seine Symbolik veröffentlicht hatte, der ebenfalls in Tübingen lehrende Philosoph und Theologe David Friedrich Strauß los, ein Schüler von Friedrich Wilhelm Hegel und von Ferdinand Christian Bauer, einem der einflussreichsten protestantischen Theologen des 19. Jahrhunderts. Mit seinem Buch »Leben Jesu« löste Strauß eine Flutwelle aus, die bis heute nicht verebbt ist und die ihrem Urheber für den Rest seines Lebens die totale gesellschaftliche Ächtung einbrachte. Doch hinter die Grundaussage von der mythischen Ausgestaltung der Jesusüberlieferung, die Strauß aufgestellt hatte, konnte die bibeltheologische Forschung von nun an nicht mehr zurück. Der Widerstand, der Strauß entgegenschlug, war verständlich. Der Neutestamentler setzte sich nämlich mit den beiden zu seiner Zeit vorherrschenden Strömungen der Forschung der biblischen Schriften auseinander. Einmal mit der rationalistischen Vorgehensweise. Diese versuchte beispielsweise, die Wunder Jesu einem aufgeklärten Bewusstsein verständlich zu machen, indem sie etwa das Wandeln Jesu auf dem See als Vision der Jünger erklärte oder die Auferweckung von den Toten damit, dass Jesus doch nur scheintot gewesen sei. Der andere Forschungszweig erklärte sich die Wunder als übernatürlich, als Machterweis der die Natur übersteigenden Allmacht Gottes. Strauß zerpflückt diese beiden Forschungsrichtungen, indem er unbarmherzig ihre Schwächen und Absurditäten aufzeigt, um dann als einzig möglichen Erklärungsweg den der mythischen Betrachtungsweise vorzuschlagen. Strauß übernimmt dazu den bereits aus der alttestamentlichen Forschung her geläufigen Begriff vom Mythos und wendet ihn nun auch auf die Evangelien an. Überall dort, wo in den Erzählungen der Evangelien die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, überall dort, wo die Überlieferungen einander widersprechen, dort, wo religionsgeschichtlich verbreitete, besonders jedoch alttestamentliche Motive auf Jesus übertragen werden, überall dort sieht Strauß den Mythos am Werk, die absichtslos dichtende Sage. Für den überzeugten Hegel-Anhänger Strauß wurde das Zentrum des christlichen Glaubens von der mythischen Betrachtungsweise allerdings nicht angetastet. Denn in dem historischen Individuum Jesus realisiert sich die Idee der Gottmenschlichkeit, die höchste aller Ideen. Der Mythos ist für ihn die legitime, geschichtartige Einkleidung dieser allgemein menschlichen Idee. Die von David Friedrich Strauß im 19. Jahrhundert auf den Weg gebrachte neue Forschungsrichtung beflügelte die Leben-Jesu-Forschung ungemein. Viele Erkenntnisse aus jener Zeit, vor allem aus den Jahrzehnten nach der Jahrhundertmitte, sind noch heute Grundlage der biblischen Forschung. Wie etwa die im Zusammenhang mit der literarkritischen Erschließung der ältesten Quellen über Jesus von Nazareth von Christian Gottlob Wilke und Christian Hermann Weisse entwickelte Zwei-Quellen-Theorie. Danach sind das Markus-Evangelium und die sogenannte Quelle Q die ältesten und weithin zuverlässigsten Quellen für die Suche nach dem historischen Jesus. Auf dieser Grundlage glaubte sich die Forschung endlich vom tradierten kirchlichen Jesusbild für alle Zeiten emanzipieren zu können. Keine Forschung ohne Gegenforschung, keine Thesen ohne Gegenthesen. Der Umschwung kam nach der Wende zum 20. Jahrhundert. So hat etwa Albert Schweitzer nachweisen können, dass jedes der von der liberalen Jesusforschung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestellten Jesusbilder exakt jene Persönlichkeitsstruktur besaß, die für den jeweiligen Autor das höchste anzustrebende ethische Ideal war. William Wrede, Professor für das Neue Testament in Breslau, konnte schon 1901 nachweisen, dass das Markus-Evangelium nicht eine authentische, kirchenunabhängige Quelle für die Erforschung des Lebens Jesu darstellte, sondern bereits Niederschrift einer Gemeindedogmatik war, die etwa die nur für den auferstandenen Jesus beanspruchte Messiaswürde in das historische Leben und das Selbstbewusstsein Jesu zurückverlegte. Die Brille der Kirche, durch welche die liberale Jesusforschung nicht mehr schauen wollte, sie saß den Exegeten unversehens wieder auf der Nase. Karl Ludwig Schmidt, der maßgeblich an der Ausformung der Formgeschichte des Neuen Testaments beteiligt gewesen ist und der nach Hitlers Machtergreifung 1933 seinen Lehrstuhl in Bonn aufgeben musste und in die Schweiz emigrierte, wies nach, dass sich die Jesusüberlieferung in den Evangelien aus kleinen Einheiten zusammensetzt und dass der chronologische wie geografische Rahmen der Geschichte Jesu erst vom Redaktor des Markus-Evangeliums nachträglich konstruiert worden ist. Damit war der Weg versperrt, gleichsam eine Entwicklung der Persönlichkeit Jesu aus der Reihenfolge der Perikopen herauszulesen. Professor Gottfried Bachel von der Universität Salzburg. Er ist nicht greifbar in dem Sinn einer modernen Biografie, die darauf aus ist, alle Faktoren, die ein Leben bestimmen, die zeitlichen, räumlichen, kulturellen, gesellschaftlichen Faktoren, genau zu erheben. In diesem Sinn sind die Evangelien als die einzigen wirklichen Quellen über ihn nicht brauchbar. Aber das heißt nicht, dass sie nichts sagen. Sie sprechen aus einer grundsätzlichen Haltung des Glaubens heraus. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sagen, gegen eine radikale Skelettierung dieses Jesus, dass das Evangelium selber ganz genaue Blicke auf sein Lebensprofil wirft. Und das ist bedeutsam. Auch wurde in diesem Zusammenhang deutlich, dass selbst diese kleinen Einheiten in erster Linie Ergebnis der Bedürfnisse der Gemeinden waren und nur in zweiter Linie, wenn überhaupt, aus der historischen Erinnerung heraus Eingang in die Evangelien gefunden hatten. Mit diesen Erkenntnissen im Gepäck ging die dialektische Theologie, sie hatte ihre Blütezeit etwa zwischen 1920 und 1970, nun daran, Gott und die Welt buchstäblich auseinanderzunehmen. Gott und Welt werden als absolute Gegensätze gesehen, die sich nur in einem Punkt wie Tangente und Kreis berühren. Im Das des Gekommenseins Jesu und im Das seines Weggangs in Kreuz und Auferstehung. Entscheidend war für diese Zeit nicht, was Jesus gesagt und getan hatte. Wichtig war vielmehr, was Gott in Kreuz und Auferstehung getan und gesagt hatte. Die Botschaft von dieser Aktion Gottes, das Kerygma des Neuen Testaments, hat nicht den historischen Jesus zum Gegenstand, sondern den kerygmatischen Christus. Der bedeutendste Vertreter der Exegese dieser Zeit war der 1976 gestorbene Rudolf Bultmann, zuletzt Professor für Neues Testament in Marburg, der aber sehr schnell mit der dialektischen Theologie in Gegensatz geriet, nicht zuletzt unter dem Einfluss des Philosophen Martin Heidegger, seines Universitätskollegen. Dessen Hauptwerk »Sein und Zeit« aus dem Jahre 1927 übte großen Einfluss auf Bultmann aus, der sich im Gefolge von Sören Kierkegaard in seinem Forschungsbereich der Exegese zunächst der existenzialistischen Philosophie zugewandt hatte. Der Mensch, so die Auffassung dieser philosophischen Richtung, gewinnt seine Eigentlichkeit erst in der Entscheidung, die nicht durch objektivierbare Argumente, wie etwa über historisches Wissen, abgesichert werden kann. Mit Blick auf die christliche Religion, genauer gesagt auf den Glauben, bedeutet das, dass diese Entscheidung Antwort auf den Ruf Gottes im Kerygma von Kreuz und Auferstehung Christi ist, dass der Mensch durch ein existenzielles Mit-Christus-Sterben und Leben nachvollzieht. Bultmann beruft sich dabei auf die beiden profiliertesten Entwürfe neutestamentlicher Theologie, auf Johannes und Paulus. Beide haben wenig Interesse am historischen Jesus. So leugnet Paulus im zweiten Schreiben an die Gemeinde von Korinth, dass es von theologischer Bedeutung ist, Christus dem Fleisch nach gekannt zu haben. Und im Johannesevangelium offenbart der Offenbarer nur, dass er der Offenbarer ist. Beide entfalten das Kerygma, das heißt einen nachösterlichen Glauben, der im Licht von Kreuz und Auferstehung die vorösterliche Erinnerung umgeschmolzen hat. Theologisch gehört Jesus, so wies parallel dazu die religionsgeschichtliche Forschung nach, zum Judentum. Das Christentum beginnt erst mit Tod und Auferstehung, also mit Ostern. Daraus folgert Bultmann ganz konsequent, die Lehre Jesu ist für eine christliche Theologie nicht von Bedeutung. Dass dieser Entwurf nicht ohne Widerspruch bleiben sollte und konnte, lag auf der Hand. Und auch die Befürworter einer Bibelwissenschaft mit der Brille der Kirche meldeten sich wieder zu Wort. Wie zu erwarten, bekämpften sie Bultmanns Ansatz aufs Heftigste. Die Forschung kennt diese Gegenbewegung als die neue Frage. Sie trachtet danach, ausgehend vom kerygmatischen Christus, ob nicht doch in der vorösterlichen Verkündigung ein Anhalt zu finden sei, für die in Kreuz und Auferstehung begründete Hoheit des Jesus von Nazareth. Das Kerygma verpflichte dazu, weil es sich auf eine irdische Gestalt in den Evangelien beruft, die Identität des irdischen Jesus und des erhöhten Christus werde in allen urchristlichen Schriften vorausgesetzt. Die Befürworter haben aber nur die Zuversicht, dass sie ein kritisch gesichertes Minimum echter Jesusüberlieferung finden können. Und zwar dann, wenn man all das ausscheidet, was aus dem Judentum wie aus dem Urchristentum ableitbar ist. Die Einseitigkeiten dieser neuen Fragestellung waren schnell offenkundig, da sie vor allem von dem theologischen Bemühen bestimmt waren, christliche Identität durch Abgrenzung gegenüber dem Judentum zu begründen und durch Abgrenzung zu den urchristlichen Häresien, wie etwa der Gnosis. Aus dem angelsächsischen Raum kommt derzeit ein anderes, nicht theologisches, sondern ein sozialgeschichtliches Interesse. Jesus wird wieder ins Judentum eingeordnet. Jesus als Begründer einer innerjüdischen Erneuerungsbewegung, wobei man Abschied nimmt vom traditionellen eschatologischen Jesusbild. Weiter wird versucht, neben den kanonischen Quellen auch die nicht-kanonischen zur Klärung des historischen Jesusbildes heranzuziehen, etwa das Petrus-Evangelium, das 1945 gefundene Thomas-Evangelium oder auch die aus den kanonischen Quellen herausgefilterte Logienquelle. Die These: Zwischen dem vorösterlichen Jesuskreis und dem nachösterlichen Christentum gibt es in sozialer Hinsicht eine Kontinuität. Urchristliche Wandercharismatiker führten den Predigt- und Lebensstil Jesu weiter. Was im jüdischen Kontext plausibel ist und die Entstehung des Urchristentums verständlich macht, dürfte historisch sein. So bleibt die Frage nach dem historischen Jesus weiter offen. Alle Erklärungs- und Deutungsversuche sind wenig einleuchtend, wenig plausibel. Nach wie vor hat die Forschung nichts anderes herausarbeiten können, als dass die Schriften des Neuen Testaments, allen voran die Evangelien, keine Tatsachenberichte sein wollen, sondern deutende und erschließende Erinnerung des Weges Jesu. Und dennoch. Wenngleich sie Jesus von Nazareth nur als den auferstandenen Christus, den Herrn und Kyrios betrachten, scheinen bisweilen gleichsam wenige geschichtliche Konturen seines Wirkens auf, was ebenfalls im Sinne eines modernen biografischen Lebensbildes unbefriedigend ist. Über die Tatsache seiner Herkunft aus Galiläa, der Verkündigung der Herrschaft Gottes, des Rufs zur Nachfolge, des Konflikts in Jerusalem und seiner Kreuzigung hinaus lässt sich auch beim besten Willen historisch mehr nicht herauslesen. Und wenn man diese Fakten anreichert und zusammenstellt, was kommt dann dabei heraus? Wieder nur sehr viel Theologie und wenig Geschichte. Jesus stammt, wie schon aus der Bezeichnung Jesus von Nazareth hervorgeht, aus Galiläa. Der Geburtsort Bethlehem ist in erster Linie eine theologische Ortsangabe. Bethlehem ist die Stadt von König David, aus dessen Geschlecht, so die Verheißung, der neue, endgültige Herrscher Israels erstehen wird. Die Bethlehem-Tradition in den Geburtsgeschichten ist gleichsam eine theologisch motivierte Nachbesserung der galiläischen Herkunft Jesu. Denn Galiläa hatte, jedenfalls aus Jerusalemer Perspektive, keinen allzu guten Ruf. Es wurde nicht nur wegen seiner nicht-jüdischen Minderheit als heidnisch diskriminiert, sondern galt auch, nicht zuletzt wegen des starken sozialen Gefälles, lange Zeit politisch als Unruheregion. Das heißt, Jesus ist für sein Wirken nicht durch eine angemessene Herkunft legitimiert, sondern allein durch die Botschaft, die er gerade den Geächteten und Diskriminierten auszurichten hat. Allem Anschein nach hat er sich zunächst der Täuferbewegung angeschlossen, sich aber auch bald wieder vom Täufer abgesetzt. Bereits bei seiner Rückkehr nach Galiläa tritt er mit einer eigenen Botschaft auf, die sich erheblich von der Gerichtspredigt des Täufers unterscheidet. Thank you. Die synoptischen Evangelien vermitteln den Eindruck einer kurzen Zeitspanne, die den Zeitraum eines Jahres nicht überschritten hat. Johannes scheint dagegen an eine Zeit von rund 3 Jahren zu denken. Auf jeden Fall ist diese Zeit nicht nur von missionarischen Erfolgen, sondern auch von Enttäuschungen und Auseinandersetzungen geprägt. Wie andere religiöse Lehrer sammelt auch Jesus einen Jüngerkreis um sich. Die Jünger teilen das Ruhe- und hauslose Wanderleben ihres Meisters. Sie verlassen ihre Großfamilien, lassen ihren Besitz zurück und richten ihr Leben ganz auf das angesagte Reich Gottes aus. Das tödliche Ende des Jesus von Nazareth ereignet sich in Jerusalem, als Jesus sich entschließt, zur Feier des Pascha nach Jerusalem zu gehen. Er war sich bewusst, dass die Reise zu einer Eskalation führen musste. Die sogenannte Tempelreinigung jedenfalls spricht eine deutliche Sprache. Jesus setzt ein Zeichen für die Heiligkeit des Ortes, die weder Handel noch andere Profanierungen zulässt. Auch wenn es sich nur um eine begrenzte, zeichenhafte Aktion gehandelt hat, führt sein Auftreten zu einer scharfen Auseinandersetzung mit den Tempeloberen. Die Hierarchen kommen zu der Meinung, dass man unverzüglich gegen diesen Propheten aus Galiläa vorgehen müsse, und treffen ihre Vorbereitungen. Beim Mahl mit den Jüngern, es ist unsicher, ob es sich um das Pascha-Mahl handelte oder nicht, spricht Jesus offen aus, dass er mit seinem gewaltsamen Ende rechnet. Nach dem Mahl wird er auf dem Ölberg von Ordnungskräften der Hohenpriester verhaftet. Alle seine Jünger fliehen. Nach seiner Verhaftung wird Jesus offenbar nur kurz von den entscheidenden Männern der Tempelaristokratie vernommen. Eine formelle Sitzung des Synhedriums, wie die Synoptiker angeben, hat es in dieser Nacht sicher nicht gegeben, und am nächsten Morgen wird Jesus bereits an die Gerichtsbarkeit des Pilatus überstellt. Auch wenn die Evangelien keine authentischen Prozessberichte bieten, kann man den Texten doch entnehmen, dass Jesus des Widerstands gegen die römische Herrschaft bezichtigt wurde. Das Urteil stellt dann auch im Sinne der Anklage fest, Jesus habe sich zum König der Juden machen wollen und damit gegen die römische Herrschaft rebelliert. Der Weg Jesu hat in der Kreuzigung ein gewaltsames Ende gefunden. Die Jünger sind durch das Geschehen in Jerusalem in eine tödliche Krise geraten. Sie hatten sich der Botschaft vom Reich Gottes anvertraut und darauf gehofft, dass Gott seinen Traum für eine neue Menschheit durch Jesus verwirklichen werde. Mit Jesu Tod aber scheint dieser Traum ausgeträumt zu sein. Dennoch gehen sie einige Zeit später wieder nach Jerusalem und verkündigen vor Israel, dass ihnen der Gekreuzigte als Lebender begegnet sei. Von neuem wissen sie sich auf seinen Weg verwiesen. Der Neutestamentler Rudolf Pesch. In den ältesten uns greifbaren Berichten stellen diese den geschichtlichen Jesus als den geglaubten Christus vor. Da stellt sich die Frage, hat sich die heutige Suche nach dem historischen Jesus nur noch weiter vom wirklichen Jesus entfernt? Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, fanden aber den Leichnam Jesu nicht. Während sie ratlos dastanden, traten 2 Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. In der Sendung Hintergrundkultur hörten Sie: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die vergebliche Suche nach dem historischen Jesus. Eine Sendung von Hartmut Kriege. Es sprachen Renate Fuhrmann, Bodo Primus und Jürg Löw. Technik Doris Benden, Regie Axel Scheibchen.